Weil das ist für mich wirklich Populismus, was Edeka macht. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die politische Botschaft von großen Supermarktketten. Zum einen war dann Edeka erstmal tätig. Sie haben einen Spot unter der Bezeichnung bzw. unter dem Hashtag Vielfalt produziert, indem sie sich dann auch dahingehend äußern, dass sie dann absolute Vielfalt kultureller und ethnischer Art in der Bevölkerung befürworten. Es geht um folgenden Spot. Es ist jetzt da. Ist ja nichts da, was wir sonst essen. Viel weniger Vielfalt. Aha. Kaffee nicht, kein Tee, keine Schokolade. Oh, keine Schokolade. Nein. Hier haben wir noch einiges da. Gibt es ja in Deutschland zum Glück viel. Es gibt ja einmal die Vielfalt, die wir jetzt hier erleben, also die man konsumiert, aber es gibt ja auch die Vielfalt unter Menschen. Das ist doch Unsinn. Wir sind doch ein offenes Land und erst recht nicht jetzt German First. Die Welt ist so bunt, wie wir verschieden sind. Und das ist schön. Keine gute Idee, sagen Sie. Und zum anderen war dann auch noch Lidl. Lidl ist etwas negativ aufgestoßen bei einigen Kunden und Konsumenten, weil sie auf Abbildungen ihrer Produktkette zu Griechenland, auf Bildern, die Insel Santorin zeigen, aus den Kirchen die Kreuze wegretuschiert haben. Dadurch hat Lidl einen gewissen Shitstorm in den Social Medien ausgelöst. Es war jetzt nicht nur ein Shitstorm in den Social Media, sondern es hat sich tatsächlich, es hat eine multinationale Ebene erreicht. Das Ganze begann in Belgien, da hat sich eine Kundin offiziell darüber beschwert, das ist dann über die belgischen Medien publiziert worden, so ist es weltweit bekannt geworden. Und es ging sogar so weit zum Beispiel dann auch, dass die katholische Kirche sich sogar einschaltete. Der Bischof von Prag aus der Tschechischen Republik hat sich zum Thema geäußert und spricht hier nicht von Vielfalt, sondern von einem Problem gegenüber der christlichen Religion. Lidl hat diesen internationalen Shitstorm sehr schnell begriffen und eigentlich ziemlich akut zurückgerudert. Was wollte eigentlich Lidl erreichen? Womit haben sie es begründet? Die Begründung war, und das ist das, was tatsächlich dann ereignet, als erstes versuchte Lidl sich zu rechtfertigen, indem sie einfach sagten, wir wollten religiös, kulturell neutral bleiben. Deswegen haben wir die Kreuze aus den Abbildungen auf unseren Produkten zu unseren griechischen Lebensmitteln einfach wegretuschieren lassen. Als sie dann aber merkten, dass das nicht ankam bei den Konsumenten und in der öffentlichen Meinung, ruderten sie zurück und sagten, wir haben einen Fehler begangen. Es gab dann also ein Mea culpa von Lidl als Reaktion der internationalen Kritik. Sie wollten einen politischen Konflikt vermeiden und haben genau das Gegenteil erreicht. Mein Problem ist halt, dass hier ich überhaupt keine Ehrlichkeit spüre. Für mich ist das eigentlich durchkalkulierte Kampagne, sowohl bei Edeka als auch bei Lidl. Und in einem Fall, im Fall von Edeka, ist das ziemlich angekommen. Und bei Lidl ist das kaputt gegangen, aber im Endeffekt geht es nur um Geld im Prinzip, ja? Oder was glaubst du? Ich sehe das ähnlich. Es geht um Kommerz, es geht um Absatz. Was kommt gesellschaftlich an? Wie können wir bestimmte gesellschaftliche Gruppen am besten erreichen, von unseren Dienstleistungen überzeugen und unsere Produkte absetzen? Und da bietet sich eine solche politische Agenda, von denen diese Unternehmen ausgehen, dass sie eine Mehrheitsbevölkerung entsprechend dann auch an. Genau, und die Heuchelei von diesen Konzernen stört mich im Prinzip, weil es, wie gesagt, ist ihnen scheißegal, ob diese Probleme ist. Lass uns kurz vielleicht den Spot von Edeka analysieren, auch wenn sie diese Vielfaltbotschaft groß auf die Fahne tragen. Sehe ich das im Prinzip ein bisschen problematisch, weil, was sagen Sie damit, dass im Prinzip, wenn man alle Ausländer aus Deutschland rausschmeißen würde, wäre es allen sehr schlecht. Für mich suggeriert Edeka ganz komische Sachen, weil eigentlich vergleichen sie Leute, für die sie so halt plädieren und durchsetzen, mit Lebensmitteln. Und ich weiß nicht, ob diese Analogie so gelungen ist. Und wenn man diese Analogie nochmal vorsetzen möchte, kommt man wirklich auf ganz komische Schlüsse. Ja, also ich sehe es ähnlich. Es gibt dann zwei Sphären, die hier ein bisschen vermengt werden. Es gibt die Sphäre der Wirtschaft, eine global vernetzte Wirtschaft. Es kann sein, dass man in Lidl oder Edeka oder in Aldi Brötchen, gefrorene Brötchen aus, die in Polen produziert werden, kauft oder Shrimps, die in Marokko gepoolt werden, was auch immer. Klar, es gibt eine global vernetzte Wirtschaft. Das betrifft auch den Lebensmittelsektor, ganz klar. Das jetzt aber gleichzusetzen mit Integrationsmaßnahmen von Menschen, mit ihren bestimmten Biografien, mit bestimmten kulturellen Eigenarten, mit auch diesen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, das einfach eins zu eins gleichzusetzen, finde ich ein bisschen plump. Man kann Integrationsprozesse sozialer und kultureller Art nicht mit dem internationalen Warenverkehr vergleichen. Diese Stelle habe ich besonders plump gefunden. Es gibt ja einmal die Vielfalt, die wir jetzt hier erleben, also die man konsumiert, aber es gibt ja auch die Vielfalt unter Menschen. Sozusagen durch diese Roma wollen sie ihre Botschaft wirklich an allen mitteilen und wirklich den dümmsten Zuschauern und Kunden sozusagen. Weil das ist für mich wirklich Populismus, was Edeka macht. Ja, das heißt Kommerz. Man versucht dann jetzt auch, man hält das für mehrheitsfähig. Es gibt keine Seele in diesem Sport. Es ist wirklich so eine heißes Thema plus Kommerz. Und wie gesagt, es ist wirklich super cheesy, super populistisch, super plakativ, meiner Meinung nach. Ich finde es, wie gesagt, sehr problematisch, hier zwei komplett verschiedene Sphären ineinander zu werfen. Menschen sind keine Backwaren, Menschen sind keine Pommes frites. Ja, jetzt bist du so plump wie der Werbespot, aber deine Botschaft liegt mir näher. Ja, aber vielleicht werde ich dann vielleicht ist es die Marktstrategie, die Edeka bevorzugt. Ich bewerbe mich dann hiermit. Ja, genau, ich auch. Aber was glaubt ihr? Findet ihr die Aktionen von Edeka und Lidl in Ordnung? Oder habt ihr sie einfach auch nur für zu plump gehalten? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt auf Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao! Danke und ciao!